Ja, ich bin gerade aus Südafrika zurückgekommen. I just returned from South Africa. Ich hatte meinen ersten Missionstrip. It was my first mission trip. Und er war lebensverändernd, um das mal so kurz zusammenzufassen. And it was really life-changing, and I just like to give you a summary. Ja, ich glaube, dass all die Erlebnisse, die wir mit Gott haben und mit Jesus haben, natürlich auch für uns sind, aber in erster Linie dafür, dass wir sie teilen mit anderen und andere ermutigen. And I think that all the experiences that we have with Jesus are of course for us, but also that we share them with others. Ja. Und in meiner Vorbereitung für die Reise habe ich ziemlich viele Bibelbücher durchgemacht und in the preparation for my trip I was reading through quite a few books in the Bible. Ja, und da gab es einen Vers, den habe ich praktisch als allererstes geschrieben. And there was one verse that I wrote in the very beginning. Vielleicht kurz sogar eine englische Bibel. Luke chapter 9. Mm-hmm. Verses 1 to 4. Right. Ja. Also als er Jesus aber die 12 zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über die Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. Und er sprach zu ihnen, nehmt nichts mit auf den Weg, weder Stab, noch Tasche, noch Brot, noch Geld, noch soll jemand zwei Unterkleider haben. Und in welches Haus ihr eintretet, dort bleibt und von dort geht weiter. When Jesus called the 12 together, he gave them power and authority to drive out all demons and to cure diseases. And he sent them out to preach the kingdom of God and to heal the sick. He told them, take nothing for the journey, no staff, no bag, no bread, no money, no extra tunic. Whatever house you enter, stay there until you leave that town. Gott hat das ziemlich wörtlich genommen. And God really meant this literally. Ich kam nämlich in Cape Town an. I got to Cape Town. Und hatte kein Gepäck mehr. And I didn't have any bags. Also ich war wirklich nur mit den Kleidern, die ich am Leib hatte. I only had the clothes that I was wearing. Meine Bibel. My Bible. Und mein Vorbereitungsbuch, in das ich alles reingeschrieben habe. And my journal. Ja. Und das war unglaublich. Ich bin zu einer Gruppe dazugestoßen, zu einem Team, das bereits bestand in Südafrika. And I joined a team that was already existing there in South Africa. Und ein Mädel, was mich mit abgeholt hat. And the girl that picked me up. Und der ich das dann erzählte, dass kein Gepäck mehr da ist. Who I told that my luggage didn't arrive. Die hat dann nur gelacht und hat gesagt, weißt du, das ist unglaublich. And she just laughed and said, do you know what's unbelievable? Als ich gepackt habe, hat Gott mir gesagt, ich soll für zwei packen. As I was She said, do you want to hear something unbelievable? As I was packing, God told me to pack for two. Und meine beste Freundin hat gesagt, wieso packst du denn alles doppelt ein? Das ist viel zu viel. And my best friend said to me, why are you packing everything double? That's much too much. Sie hat einfach nur gesagt, ich weiß, dass ich das soll. And she said, I just know that I have to. Und sie hat exakt meine Kleidergröße. And she had the same size as me. Ja, also das war so der Start des Ganzen. And that was the beginning of the trip. Meine Hauptaufgabe war, dass wir mit einem Einheimischen aus Südafrika. Primary task was is that to that I was going to be with a native in South Africa. Genau, der Pastor einer Gemeinde in einem Township. A pastor in a church in this township. Und die Townships sind, da sieht man ein Bild davon, sind wirklich das absolute Armenviertel. And here you can see the very, very poor district. Also die leben wirklich außerhalb der Städte in Wellblechhütten. They live outside of the city in these tin shacks. Ja, und wir sind dort mit diesem, also ich und die Laura, das Mädel, was mir die Kleider geliehen hat. And myself, I and Laura and the girl who gave me the clothes. Wir sind dann in diese Townships zusammen mit dem Gabriel gefahren und haben Gemeindemitglieder besucht. And we traveled along with Gabriel to these townships and visited people in the church. Genau, wir haben uns dann mit denen unterhalten und haben für sie gebetet. We spoke with them, we prayed with them. Wir haben wirklich richtig erschütternde Geschichten gehört. We heard really devastating stories. Also Dinge, die mich aus meiner kleinen Disney World rausgeschleudert haben, was ich auch erwartet habe. Things that really brought me quickly out of my little Disney World. Ja. Also als Beispiel Vergewaltigung, als Beispiel Mord. For example, rape happens there, murder. Ja, zum Beispiel, dass Väter Mütter dort mit 7, 8 Kindern einfach alleine sitzen lassen. For example, that fathers leave their wives with 7 children. HIV, AIDS. Ja, das sind nur ein paar wenige davon. Und ich hatte erwartet, dass sie wirklich am Boden zerstört sind, wenn wir die dort antreffen in ihren Hütten. And I just expected that these people would be totally devastated when we would meet them. Der Fakt war, sie haben ihre Geschichte erzählt und anschließend haben sie erzählt, wie unglaublich dankbar sie sind, dass sie Jesus kennen, dass Jesus sie neu gemacht hat. And the fact of the matter was is they would tell me their incredible stories and then they would say how thankful they are to Jesus for changing their lives. Und während man da sitzt und man hört diese Geschichte, beginnt man Fragen zu formen im Kopf. Ah, das könnte ich noch fragen, damit könnte ich sie ermutigen. And while you're sitting there and listening to their stories, you have things going on in your head like, well, I could say this to them or this would encourage them. Und sie haben einfach alles von selbst gesagt. But they said everything themselves. Und wir haben zusammen gebetet und ich habe wieder hochgeguckt und sie hatten Tränen in den Augen und haben gesagt, du hast mich so gesegnet. And then we would pray together and I would look up and there would be tears in their eyes and they would say, you have blessed me so much. Und wenn ich da noch heute dran denke, dann sitzt mir wirklich ein Kloß im Hals, weil das kann man sich nicht vorstellen, in was für einem Leben, in was für Umständen die leben. Und sie danken mir dafür, dass ich einfach nur zuhöre. And when I think about this, I get a lump in my throat because it's unbelievable to imagine that there are people there who have such lives that then thank you for praying for them, yeah, for listening. Dann haben wir nach einer Woche ein sehr großes eine Art Fußball-Workshop gemacht. Fußball ist natürlich das größte Thema in Südafrika. And then we also did a soccer workshop, and soccer is a really big thing in South Africa. Und da kamen über 150 Kinder. And over 150 kids came aus den Townships. Out of these townships. Und wir haben da wirklich mit denen zusammen gearbeitet und anschließend die haben wir das Evangelium verkündet. And we really worked with them and at the end they got to hear the gospel. Und ich habe mich um die kleinen Mädchen gekümmert, die da nicht mitspielen wollten. And I got to take care of the little girls that didn't want to play. Und diese Kids, über denen ist mir wirklich das Herz gebrochen. And these kids, they just broke my heart. Das sind Kinder, die kommen nach Hause, die kennen ihren Vater nicht. These are children that come home, they don't know their dads. Jedes Kind muss damit rechnen, mindestens einmal in seinem Leben vergewaltigt zu werden. Every girl has to realize that she will be raped at least once in her life. Die meisten Kinder sind nicht geplant und sie werden auch von ihren Eltern als Unfälle bezeichnet. Most of the kids were not planned and they are also spoke about by their parents as accidents. Und die können überhaupt nicht genug von deinen Umarmungen kriegen und die drängen sich alle an, die kämpfen darum, auf deinem Schoß zu sitzen. And they can't get enough hugs from you and they fight to sit on your lap. Und an diesem Morgen hatten wir 12 Grad. And this morning it was 12 degrees. Und drei der Kinder, die man da jetzt sehr schwer sehen kann, die hatten praktisch nur ein Hemdchen und eine Shorts an. And three of them. Yeah. Three of these girls just had a shirt and a pair of shorts on. Ich habe einfach angefangen alles auszuziehen, was ich ausziehen konnte und habe denen das irgendwie umgelegt. And I just took off whatever I could take off and just put it on top of them. Eltern interessieren sich überhaupt nicht dafür, was mit den Kindern dort passiert. The parents do not care at all what happens to their children. Yeah. Ich habe von Gott erwartet, dass er große Dinge tut. I expected that God would do great things. Er hat viele große Dinge getan. Er hat sehr viel in den Kindern bewegt. And he did a lot of great things. He did a lot with the children. Vor allen Dingen aber hat er ganz große Dinge in mir getan. But most of all, he did great things in me. In der Vorbereitung für diese Reise hat Gott mir sehr viele Bereiche gezeigt, in denen er noch nicht der Herr ist. In the preparation for this trip, he showed me areas of my life where he is not yet Lord. Und er hat mir gesagt, dass er daran arbeiten will. And he told me that he's going to work on these areas. Und dann nimmt er mein Gepäck mit all den Klamotten, von denen ich glaube, dass sie zu mir gehören. And then he takes my luggage. Jede Frau wird das verstehen. Where all my clothes were in, which I think all these things belong to me. Every woman would understand. Und er hat einfach nur mich aus Wien rausgenommen und nach Südafrika gestellt. And he just took me just by myself from Vienna and put me in South Africa. Und nach einer Woche wusste ich nicht mehr, wer ich bin. And after 1 week, I didn't know who I was. Ich wusste nicht, welche Ziele ich im Leben habe, welche Visionen, wo mein Platz ist, ob ich weiter meinen Job machen soll. I didn't know my goal in life, my vision, if I would continue with my job. Und ich habe wirklich zu Gott ausgeschrien. And I really cried out to God. Und ich war praktisch wütend auf ihn. And I was pretty much enraged at him. Weil ich mir gedacht habe, du hast mir so viel von dir gezeigt jetzt und jetzt willst du mich zurück nach Wien schicken, in das alte Leben, das kann ich nicht. And I said to him, you have shown me so many things now and now you want to send me back to Vienna into my old life. Und Gott hat mir gesagt, selbst wenn ich dir 90% von mir zeigen würde, du hast nie ein Recht, die letzten 10% zu kriegen, weil alles, was ich dir zeige, ist Gnade. And he said to me, if I would show you 90% and I would not show you 10%, you would still have no right to demand the 10% because everything I show you is grace. Ja. Also jeden Moment, den wir mit ihm verbringen, in dem er uns nahe ist, das tut er, weil er uns gnädig ist und weil er uns liebt und nicht, weil wir es verdienen. Every moment that we have with him, that he draws near to us and we can sense him in our lives, all of that is pure grace and it's nothing that we deserve. Ja, und er hat mir Antworten gegeben für die nächsten Monate. And he gave me answers for the next few months. Und er hat mich einfach neu gemacht. Ich gehöre ihm mit allem, was ich bin und was ich habe. And he just made me completely new. I belong to him with all that I am. Und 2 Tage bevor ich abgereist bin, ist mein Gepäck eingetroffen. 2 days before I left South Africa, I got my luggage. Und mir ist noch was klar geworden darüber. And another thing was made clear to me. Als ich in diesen Gemeinden war, dort in Südafrika, as I was there in these churches in South Africa, die vermischen sehr viel Christliches mit ihrem Ahnenkult, mit Voodoo-Zauber. They mix a lot of things together, Christianity and Voodoo and cultic things. Ja. Und mir ist klar geworden, wir haben hier eine Gemeinde, die nur auf Jesus ausgerichtet ist. And one thing was made clear to me, we have a church here whose focus is on Jesus alone. Und wir haben einen Pastor hier, der nicht da ist, um da vorne 1000-mal Halleluja zu schreien und Amen von der Gemeinde zu kriegen, wie ich das ganz oft dort erlebt habe. And we have a pastor here who doesn't say Hallelujah all the time and expect everybody to say Amen to him, which is what I experienced there. Sondern er will uns wirklich Nahrung geben. Er hat wirklich dieses, was hat Gott für die Gemeinde heute zu sagen? Und er gibt das weiter. Und das ist so wertvoll. But he really wants to give us nourishment. And he asks, what does God want to give the church to feed them? Und mir ist klar geworden, wer sein Kreuz auf sich nehmen will. And it was made clear to me that whoever wants to take up his cross. Und ihm nachfolgen will, Jesus nachfolgen will. And follow Jesus. Der hat keine Hand mehr frei, um irgendwas zu tragen aus seinem alten Leben. He has no more hands free to carry with him something from his old life. Ephesians chapter 5, let's go there. Epheser Kapitel 5, gehen wir einmal dahin. And we'll look at it on the screen. Wir werden uns das anschauen. Ihr seht es dort auf dem Beamer. We'd like to welcome those tonight in live streaming world. Wir möchten die willkommen heißen, die in der Livestream-Welt sich befinden. Okay, let's pray for this. Und beten wir. Father in heaven, thank you for who you are. Danke, Herr, für wer du bist. That we are your children. Wir sind deine Kinder. Speak to us tonight through the Holy Spirit. Sprich zu uns heute Abend durch deinen Heiligen Geist. In Jesus' name. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, Ephesians 5, verse 1. We read this last week. Epheser Kapitel 5, Vers 1. Wir haben es bereits gelesen letzte Woche. Reading from the New American Standard Bible. Im Deutschen aus der Elberfelder. It says, therefore be imitators of God as beloved children. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. In the NIV it says, as dearly loved children. Als herzlich geliebte Kinder. I love that. As dearly loved children. Als herzlichst geliebte Kinder. And we just want to grasp this tonight that we are dearly loved of God. Und wir wollen das heute Abend einfach begreifen, wie sehr wir von Gott so herzlich geliebt sind. Do you know that God is so committed to us? Wisst ihr, Gott ist so uns ganz hingegeben. Er hat eine Verbindlichkeit mit uns eingegangen. I mean, God has given up his God has given up, in a sense, his single life to become a family man. Er hat sein Leben als Alleinstehender gewissermaßen aufgegeben, um ein Familiengott oder Mensch zu sein. I mean, he used to be the Father, Son, and the Holy Spirit. Es war Vater, Sohn und Heiliger Geist. And then they created the angels. Dann hat er die Engel geschaffen. And God decided he wanted a family. Und dann hat sich Gott entschieden, er möchte eine Familie and haben. And now he's got us. Jetzt hat er uns. And what a commitment from God. Was für eine Verbindlichkeit da eingegangen. We defined holiness as practical holiness as living out our lives to please God. Wir haben praktische Heiligkeit damit definiert, dass wir gesagt haben, wir leben unser Leben einfach, um Gott zu gefallen. But as dearly beloved children or dearly loved children, God lives his life out for us. Aber da wir seine vielgeliebten Kinder sind, lebt Gott sein Leben für uns aus. I mean, God doesn't have a life outside of us, does he now? Gott, der hat ja gar kein Leben außerhalb von uns. Hat er das sonst? Like, does he check in and then the angels say, well, you got kids now, God, you got to take care of them. So, dass er plötzlich reinkommt, die Engel treffen ihn und sagt, du hast jetzt Kinder, magst dich drum kümmern. And then he's got some other life. Und dann irgendwo hat er noch so ein anderes Leben. We are his life now. Wir sind sein Leben. He has committed himself for all of eternity to us. Er hat sich für alle Ewigkeit ganz und gar für uns hingegeben. And he paid the highest price possible by giving Christ on a cross to pay for all of our sin. Und er hat den höchstmöglichen Preis darin bezahlt, dass er Christus ans Kreuz gab, um für unsere Sünden zu bezahlen. We will never fully grasp how dearly loved we are. Und wir werden das nie voll und ganz begreifen, wie sehr wir geliebt sind, wie herzlich wir geliebt sind. Ephesians chapter 2 verse 7. Epheser Kapitel 2 Vers 8. It says that in the ages to come. Dass in den zukünftigen Zeitaltern. In the millions upon millions upon billions of years to come. In den Millionen und Milliarden, Trilliarden von Jahren, die da kommen werden. That he's going to show us the riches of his grace. Dass er uns da den Reichtum seiner Gnade zeigen wird. In kindness toward us. In seiner Freundlichkeit uns gegenüber. God is going to take eternity and express his kindness toward us. Gott wird die ganze Ewigkeit dazu nehmen, seine Freundlichkeit, seine Güte uns zu zeigen. As his children. Uns als seine Kinder. As his dearly, dearly loved children. Uns als seine herzlichst und vielst geliebten Kinder. Let's go to the next slide. If I combine three translations of this verse, wenn ich da drei verschiedene Übersetzungen von diesem Vers miteinander verbinde, we come up with, therefore be imitators of God. Daher seid Nachahmer Gottes. In everything you do. In allem, was ihr tut. Because you are his dearly loved children. Deswegen, weil ihr seine herzlichst geliebten Kinder seid. Not to become his children. Nicht, damit wir seine Kinder erst würden. But because we are his children. Sondern vielmehr, weil wir seine Kinder sind. Let's go to the next slide. Now we're skipping the verse 10. Wir gehen weiter, springen zu Vers 10. Trying to learn what is pleasing to the Lord. Indem ihr versucht zu lernen oder indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. As his children. Als seine Kinder. God wants us to try to learn what is pleasing to him. Möchte, dass wir versuchen zu lernen, versuchen zu prüfen, was ihm wohlgefällig ist. It is something that we need to do intentionally. Es ist etwas, was wir mit Absicht verfolgen müssen. Courageously. Mit vollem Mut. And carefully. Und mit großer Sorgfalt. Intentionally, because we are basically selfish people. Voll Absicht, weil wir ja im Grunde genommen eher eigennützige Menschen sind. We need to look for opportunities. Wir müssen Ausschau halten nach Gelegenheiten, where we can live a life pleasing to God. Wo wir dann ein Leben leben können, was Gott wohlgefällig ist. Living a life, living out my life to please God is what holiness is. Unser Leben auszuleben für Gott, das ist das, was Heiligkeit ist. In Hebrews chapter 12, verse 14, Hebräer Kapitel 12, Vers 14, without holiness we will not see God. Da heißt es ganz klar, ohne Heiligkeit werden wir nicht Gott schauen. God wants us to see him. Gott möchte, dass wir ihn schauen. He wants us to experience him. Er möchte, dass wir ihn erleben. He wants to reveal himself to us. Er möchte sich uns geoffenbaren. He wants to be personal with us. Er möchte ganz persönlich und innig But mit he uns will sein. Not do it with someone who is living to serve themselves. Aber er wird das nicht tun bei jemandem, der nur lebt, um sich selbst zu dienen. If we live to please him, wenn wir leben, um ihm zu gefallen, he will reveal himself to us. Dann wird er sich uns offenbaren. Okay, let's go further. Gehen wir weiter. Verse 14. For this reason it says, awake sleeper. Deshalb heißt es, wache auf, der du schläfst. And arise from the dead. Und stehe auf von dem Toten. And Christ will shine on you. Und der Christus wird dir aufleuchten. Speaking of unbelievers. Das spricht zunächst von Ungläubigen. But we can apply it to believers tonight. Aber wir können es auch auf Gläubige anwenden. How many believers are living as though they were unbelievers? Aber wie viele Gläubige leben so, als wären sie ungläubig? They are living in this world, but they are asleep. Sie leben in dieser Welt, aber sie schlafen. They live to please themselves. Sie leben, um sich nur selbst zu gefallen. They are asleep in terms of eternity. Sie schlafen im Hinblick auf die Ewigkeit. And if the Lord was to return tonight, und wenn der Herr heute Abend wiederkehren würde, like the scripture says, wie das die Schrift sagt, and the trumpet will sound, die Posaunen ertönen, and Jesus will appear in the clouds of the air, und da erscheint Jesus in den Wolken der Lüfte, and we which are alive will be caught up to the Lord, und wir, die wir leben, wir werden hinauf genommen zum Herrn. First the dead will rise. Zunächst steigen die Toten auf. All those Christians that have died, all die Christen, die verstorben sind, who are in heaven now in their soul bodies, die bereits sich im Himmel befinden, in ihren Seelenleibern, will return with the Lord, sie werden wiederkehren mit dem Herrn, and God will raise their body from the dead. Und Gott wird ihre Leiber von dem Toten aufwecken. This is a whole another message. I don't want to get into it. Das ist noch eine ganz andere Botschaft. Praktisch. But when all this starts to happen, and suddenly we're in eternity, und wenn dann das passiert und wir plötzlich in der Ewigkeit and we sind, see the Lord, und wir den Herrn sehen, as he is, so wie er ist, for the first time, zum ersten Mal, and maybe we will be the ones who are caught up to be with the Lord in the clouds, und vielleicht sind wir genau wir, die dann praktisch hinaufgenommen werden zum Herrn, or maybe some of us will die in the next year or two, sterben in den nächsten zwei Jahren, within the next 10 years, and we will see the Lord earlier, und wir werden den Herrn sehen. And then we will realize that we were asleep. Und plötzlich werden wir erkennen, dass wir geschlafen haben. What was I doing on the earth? Was habe ich denn nur gemacht auf der All Erde? Of this existed. All das, das war existent. And I was living in my little world down there. Und ich habe da unten einfach meiner kleinen Welt darum As Caroline gelebt. Said, my little Disney world. Ja, wie die Caroline sagte, in meiner Disney Welt. Who was I living for? Für wen habe ich da gelebt? If I could have only seen this for a moment. Wenn ich das nur für einen Moment hätte sehen können. My whole life would have been different. Mein ganzes Leben wäre anders verlaufen. But we can see it. Aber wir können es sehen. Through the eyes of faith. Durch die Augen des Glaubens. God said it. Gott hat es ja gesagt. And he wants us to believe it. Und er möchte, dass wir das glauben. Let's go to the next verse. Verse 15. Therefore be careful how you walk, not as unwise men, but as wise. Seht nun genau und sorgfältig zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise. Right, live intentionally, courageously and carefully. Lebt mit Absicht, mutig und sehr sorgfältig. We might think that we're living a life that pleases God. Wir denken vielleicht, dass wir ein Leben bereits leben, was Gott gefällt. We might even kill Jesus and think we're doing God a favor. Vielleicht bringen wir Jesus um und denken, wir würden Gott gefallen. We might be trusting ourselves and our good works. Und vielleicht vertrauen wir auf uns selbst und unseren guten Werken. To bring us to God. Auf dass sie uns zu Gott brächten. As we study His Word, während wir sein Wort studieren, we learn the truth. Lernen wir die Wahrheit. And the truth sets us free. Und die Wahrheit setzt uns frei. We need to be careful how we walk. Wir müssen da ganz sorgfältig sein und darauf achten, wie wir wandeln. Making the most of your time because the days are evil. Und kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. In the NIV it says making the most of every opportunity. Und es heißt nutzt jede Gelegenheit, neues Leben. Every opportunity. Macht das meiste aus jeder Gelegenheit. Whether it's the role I play in my life, ob es jetzt irgendeine Rolle ist in meinem Leben, or the situation that I'm in, oder eine bestimmte Situation, in der ich mich befinde, or my duties, oder meine Verpflichtungen. Make the most of every opportunity to be pleasing to the Lord. Nutzt jede Gelegenheit zum Äußersten, um dem Herrn zu gefallen. This is a summary from last week. Eine Zusammenfassung von letzter Woche. Whatever it takes, make the most of every opportunity you have in your life to figure out ways to please God. Was auch immer notwendig ist, macht das meiste aus jeder Gelegenheit, die sich in eurem Leben zeigt, um herauszufinden, welche Wege Gott wohlgefällig sind. Because the opportunities we have each day to shine His light to others through simple but purposed acts of love will never repeat themselves ever again. Deswegen, weil die Gelegenheiten, die wir jeden Tag haben, um sein Licht anderen gegenüber zu scheinen oder scheinen zu lassen, durch ganz einfache, beabsichtigte Handlungen der Liebe, diese werden sich nie wieder wiederholen. Verse 17. So then, do not be foolish. Darum, seid nicht töricht. But understand, sondern versteht, what the will of the Lord is. Was der Wille des Herrn ist. Do not get drunk with wine, for this, berauscht euch nicht mit Wein. For that is wastefulness, but be filled with the Holy Spirit. Worin Ausschweifung ist, einfach eine unnütze Verschwendung, sondern werdet voller Geist. Verse 19. Singing psalms and hymns and spiritual songs among yourselves. Indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet. And making music to the Lord in your hearts. Und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. In the last verse. Letzter Vers. And give thanks for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Und sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Tonight I want to talk about giving thanks. Heute Abend möchte ich darüber sprechen, Dank zu sagen. As such a key to living a life that's pleasing to God. Und wie sehr dies ein Schlüssel dafür ist, einfach ein Leben leben zu können, was Gott wohlgefällig ist. In Hebrews chapter 11 verse 6 it says, it is impossible without faith to please God. Hebräer Kapitel 11 Vers 6, da heißt es, es ist unmöglich, ohne Glauben Gott zu gefallen. I cannot please God unless I live a life of faith. Ich kann Gott nicht gefallen, es sei denn, dass ich ein Leben des Glaubens lebe. To live a life of faith, I have to trust what he says. Um ein Leben des Glaubens zu leben, muss ich vertrauen, was er sagt. I'm trusting him. Ich vertraue ihm. In simple obedience. In ganz einfachem Gehorsam. Without faith, it's impossible to please him. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm zu gefallen. And then it says, if we come to God, we have to, of course, believe that he is. Wenn wir zu Gott kommen, natürlich müssen wir glauben, dass er ist. But the second part says, aber der zweite Teil and we must believe that he is a rewarder of those who diligently seek him. Aber wir müssen glauben, dass er auch ein Belohner deren ist, die ihn eifrig suchen. And what I want to encourage us tonight is, is this. Worin ich uns heute Abend ermutigen möchte, ist Folgendes. That God wants us to expect to be blessed. Gott möchte, dass wir das erwarten, dass wir gesegnet werden. This is not the primary reason that we live to please God. Das ist nicht der vorrangige oder der erste Grund, warum wir so leben, als wenn wir Gott gefallen wollen. The primary reason we want to bless God is because he is our Father. Der erste vorrangige Grund, warum wir Gott wohlgefällig leben wollen, ist, weil er because he so dearly loves us. Weil er uns so herzlich liebt. But there is a very strong secondary reason. Aber es gibt auch einen sehr starken zweiten Grund. He also wants to bless us. Er möchte uns ja auch segnen. And he doesn't bless us because we do things pleasing to him. Und er segnet uns nicht deswegen, weil wir Dinge tun, die ihm gefällig sind. As though we earn them. Als wenn wir die jetzt dadurch verdienen würden. But when we do things that are pleasing to God, we position ourselves for a blessing. Aber vielmehr ist es so, wenn wir Dinge tun, um einfach Gott wohlgefällig zu sein, dann bringen wir uns damit in eine Stellung, dass wir seinen Segen empfangen können. Like the testimony from Caroline. Nimm zum Beispiel das Zeugnis von der Caroline. God showed her things. Gott hat ihr Dinge gezeigt, that he could not have shown her in her life here in Vienna. Die er ihr nicht hätte zeigen können in ihren Lebensumständen hier in Wien. But out of obedience, aber aus Gehorsam heraus, to please God, she made a decision, um Gott zu gefallen, traf sie diese Entscheidung, to go to South Africa. Um nach Südafrika zu gehen. And by desiring to please God, und in diesem Wunsch und Verlangen, Gott zu gefallen, and following through with it, und indem sie dann auch diese Schritte dazu gemacht hat, she positioned herself, hat sie sich in diese Stellung gebracht, in Situation so gebracht, that God could do something, dass Gott eben etwas tun könnte in ihrem He Leben. Could reveal himself, er sich da offenbaren könnte, teach her something, ihr etwas lehren konnte, move in her heart, in ihrem Herzen sich bewegen konnte. And this is something that is a very strong secondary reason why we want to live a life pleasing to God. Und das ist ein sehr starker zweiter Grund, warum wir ein Leben leben wollen, um Gott zu gefallen. God wants us to expect a blessing. Gott möchte, dass wir das erwarten, dass er uns segnet. He even goes so far to say in James chapter 1, und er geht sogar so weit, dass er da in Jakobus Kapitel 1 sagt, if we ask him for wisdom, wir ihn um Weisheit bitten, and then we begin to doubt, und dann anfangen zu zweifeln, he doesn't like that. Das mag er nicht. He says, tell the double-minded person to not to expect anything from me. Sagt dieser doppelt gesinnten Person, dass sie von mir nichts erwarten braucht. So listen to this. Und hört mal zu. If we are not expecting God to bless us, wenn wir es nicht erwarten, dass Gott uns segnet, then we should not expect that he will. Dann sollten wir es auch nicht erwarten, dass er es tut. Can you follow that? If we are not expecting God to bless us, wenn wir es nicht erwarten, dass Gott uns segnet, then we should not expect that he will. Dann sollten wir es auch nicht erwarten, dass er es tut. That means, es bedeutet, I am not really expecting God to bless me, but if he happens to bless me well, then I'll be blessed. Naja, ich erwarte nicht wirklich, dass Gott mich segnet, aber wenn er mich segnen sollte, na, dann bin ich gesegnet. You wait a long time. Du wirst lange warten. Because if we're not expecting to be blessed, God will not bless. Wenn wir es nämlich nicht erwarten, dass Gott uns segnet, werden wir auch nicht gesegnet sein. Because if he did, you wouldn't recognize it was him anyway. Denn wenn er es denn täte, du wirst ja auch gar nicht erkennen, dass er es überhaupt getan hat. Then you would just consume it on yourself and you would be further from God than you were. Oh, du wirst nur für dich selbst verzehren. Du wirst noch viel weiter von Gott entfernt sein als zuvor. But God wants us to live with expectation. Aber Gott möchte, dass wir mit einer Erwartung leben. If we believe that God is, or let's say this, it's impossible without faith to please God. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. So you believe he is first. So zuallererst, du glaubst, dass er ist. But then you have to believe that he will reward those who seek him. Aber dann musst du auch glauben, dass er ein Belohner ist, derer, die ihn eifrig suchen. This is such a strong secondary incentive. Und das ist ein starker, einfach zweiter Anreiz. Yes, of course I just want to live to please him. Natürlich möchte ich leben, einfach um ihm zu gefallen. Like, you know, when you have a grandmother and you go cut her grass. Du fährst zur Großmutter, you know, und du mähst ihr den Rasen. And you just want to do it because you love grandma. Und du fährst einfach hin und du möchtest tun, weil du die Großmutter. And then she wants to put some money in her pocket. It's like, no, grandma, come on, no. Und damit vielleicht ein bisschen Geld zu stecken, du sagst aber, na, grandma, na, come on, no. I'm doing it because I love you, grandma. Ich hab's getan, weil ich dich liebe. And then you walk away and you don't take anything from her. Und du gehst und hast das nicht genommen von ihr. And it saddens her. Aber irgendwie macht sie traurig. Because she wanted to bless you. Denn sie wollte ja dich damit segnen. Of course she understands that you did it because you love her. Natürlich hat sie es verstanden, dass du es gemacht hast, weil du sie liebst. But there's such a joy in blessing. Aber das ist auch so eine Freude auch für sie, wenn sie dich dann segnen kann. God is living his life out to bless us. Und Gott, er lebt ganz und gar sein Leben, um uns zu segnen. He wants us to expect it. Und er möchte, dass wir das erleben und erwarten. When we give in the offering, do you expect God to bless you? Wenn wir in die Spende geben, erwartet ihr denn dabei auch, dass Gott euch segnet? I always do. Ich erwarte das. I look exactly what I put in and I say, God, that was a 50, okay. That's ich schaue 50. Genau, was da ist und sage, schau mal, yeah, that's 50 bucks, Lord. Herr, bless me. Bitte segne mich. And that's not the primary reason. Das ist nicht der vorrangige Grund. The primary reason is because he's my father. Der vorrangige Grund ist, weil er mein Vater ist. And he wants me to give. Und er möchte, dass ich gebe. But there's a secondary reason. Aber es gibt auch einen zweiten Grund. God is a rewarder. God is seine Belohner. And he loves to reward. Und er liebt es zu belohnen. And he will never be outgiven. Und es wird nie möglich sein, dass wir ihn im Geben übertreffen. He wants to bless so I can bless more. Er möchte segnen, auf dass ich mehr segnen kann. I was down at the Billa this week. Ich war beim Billa diese Woche. After I went to the lung doctor. Nachdem ich beim Lungenarzt war. By the way, also nebenbei gesprochen. I went to the lung doctor because I was spitting something up. Ich war beim Lungenfacharzt, weil ich da etwas ausspucken musste. He gave me some antibiotics. But in the process, he said, "Well, get in the machine and let's see how your lungs are doing." Aber in der ganzen Untersuchung sagt er, schau mal, lass uns eben auch deine Lungen untersuchen. He said, "When were you here last time?" I said, "I don't know, 2008." He says, und er fragte mich, schau mal, wann warst du das letzte Mal hier? Naja, so, das war so 2008. I jumped in the machine and did the. Dann hinein in die Maschine, hab dann da das Gerät hineingeblasen. And I said, "How is it?" Und er fragte nur, naja, wie schaut's aus? He said, "It went up 6 points." 6 Punkte gestiegen. Wow, that's amazing, right? Yeah. Cool. So I was really happy about that. Ich war sehr glücklich darüber. And when I went out, I went to the Billa to get an iced coffee. Als ich dann rauskam vom Arzt, ging ich zum Billa, um einen Eiskaffee zu kaufen. I was on my motorcycle, and then there was a girl there selling these magazines. Und da war eine junge Dame da, die so Magazine verkaufte. That nobody buys. Die niemand abkauft. And I just made a commitment that whenever I see one of these people, I'm going to buy them something to eat. Und ich habe mich da verpflichtet, immer wenn ich solche Leute sehe, dass dann losgehe und ihnen etwas zu essen kaufe. So I went in and I bought her some food. Ich bin rein, habe ihr das zu essen gekauft. I came out. Kam heraus. And she was from Romania. Sie kam aus Rumänien. And I said, Dumnezeu, este dragostea. Dumnezeu, este dragostea. That means God is love. Gott ist Liebe. And she started crying. Und sie fing an zu weinen. And she was crying. Und sie weinte. And she started talking to me. I didn't understand her. And I said, sie an, look, mit I don't sprechen. Understand. Ich I just know a little verstehen. Bit. And then suddenly another lady came. Plötzlich kam noch eine andere Dame. And she was a Christian. Und sie war Christin. And she heard about our church. Und sie hat auch von unserer Gemeinde schon gehört. And then another lady came by. Dann kam noch eine Dame. And then I went over to the motorcycle and got a pen. Ich bin rüber zum Motorrad, habe mir einen Stift geholt. To tell her how to get to our church. Um mir einfach zu beschreiben, wie sie in die Gemeinde kommen kann. And then I had a better idea. I called Anitzi and I put her on the phone with her. Ah, ich hatte noch eine bessere Idee. Ich habe die Anitzi angerufen und habe gesagt, schau mal, red mal mit ihr. And Anitzi started speaking with her and then the girl starts to cry. Dann fing die Dame an zu weinen. She starts to laugh. Dann lachte sie plötzlich. She starts to cry. Und wieder weinte sie. She smiles. She starts to cry and cry. And you know what? Und wisst ihr was? I started crying. Ich fing an zu I mean, weinen. Not like with tears, but I got a little choked up. Also so. Ja, ihr versteht schon. And I mean, nobody knew I was crying. You know, I was And I just, you know what came to my mind? Wisst ihr, was mir da in den Sinn kam? I'm on holy ground. Hier bin ich, auf heiligem Boden. I'm on holy ground right now. Hier stehe ich gerade auf heiligem Boden. I mean, this is such an anointed place. Das ist so ein gesalbter Ort hier. Because this is something that is so pleasing to God. Weil es etwas ist, was so Gott wohlgefällig ist. And I could have walked right by it. Ich hätte da direkt vorbeigehen können. If I did not purpose to do it intentionally. Wenn ich es da nicht mit Absicht da bezweckt hätte, this would never have existed in my life. Dann wäre das nie in meinem Leben passiert. Now Anitzi is following her up. Anitzi, sie folgt den Dingen nach. And here's one person. Und da ist eine Person. That whose life we can touch. Deren Leben wir berühren können. You know, when we look at the world, it gets so overwhelming because there's so many people. Wenn man in die Welt hineinschaut, dann wird es so überwältigend, weil es so viele Menschen but gibt. We start with one. Aber wenn wir mit einer Person beginnen. And this is the point today. Und das ist mein Punkt heute. That there are so many opportunities that God wants to use us in. Es gibt so viele Gelegenheiten, in denen Gott uns verwenden möchte. He wants to bring us to. Er möchte uns dahin bringen. There's something that he wants us to do that's very pleasing to him. Er möchte, dass wir in dieser Situation etwas tun, was ihm wirklich gefällt. That we will be rewarded for. für das er uns belohnen möchte. Whether we want the reward or not, he wants to give it to us. Ob wir das wollen oder nicht, er möchte es uns einfach geben. Like I was just so blessed doing this. It's done. Lord, don't worry about my reward. That was my reward. Herr, mach dir keine Sorgen um meine Belohnung. Das war meine Belohnung. Schau. It was just wonderful to be there and just to do this. Es war so wunderbar, einfach da zu sein und das zu tun. Better to more blessed to give than to receive. Es ist auch viel gesegneter zu geben als zu nehmen. And yet God is saying, yes, I know that. Und Gott sagt, ja, das weiß ich, mein Gott. I'm going to bless you on top of that. Aber ich werde dich auch darüber hinaus segnen. This is the way I am. Denn das ist die Art und Weise, wie ich bin. And that last verse that we read, in everything give thanks, or for everything give thanks. Der letzte Vers, den wir gelesen haben, in allem oder always, für alles gib Dank. Always, immer, for everything. Immer, für alles. That attitude is the thing that opens our eyes to see these opportunities. Und das ist diese Haltung, die unsere Augen öffnet, damit wir diese Gelegenheiten sehen. Because when we live a life of unthankfulness, denn wenn wir ein Leben der Undankbarkeit leben, which is just another way of living a selfish life, das ist in anderen Worten einfach ein Leben, was nur eigennützig und selbstsüchtig ist. We have so much to be thankful for. Wir haben so viele Dinge, für die wir dankbar sein können. Think of this. 99.9% of the people in the world 99,9% der Menschen der Welt would change lives with you in a second. Die würden mit dir das Leben tauschen innerhalb von einer Sekunde. In a second. We have a very good quality of life. Wir haben eine sehr, sehr hohe Lebensqualität. God wants to open our eyes. Gott möchte unsere Augen öffnen. He wants us to always be giving thanks. Er möchte, dass wir immer Dank sagen. And when we give thanks, und wenn wir Dank sagen, for all things, für alle Dinge, and this has to be done by faith, und das muss ja im Glauben geschehen, and we have to try to give thanks for all things. Und wir müssen das einfach ausprobieren, versuchen, für alle Dinge Dank zu geben. One lady came up to me after service this morning. Heute früh kam eine Frau zu mir nach dem Gottesdienst. And she said, "You want to hear a funny story?" Möchtest du mal eine lustige Geschichte hören? She said, "I opened up my refrigerator this week." Ich habe meinen Kühlschrank diese Woche geöffnet. The yogurt fell. Der Joghurt fiel raus. Hit the floor. Auf den Boden. And und alles voll. It went everywhere. Einfach over überall. Over everything, on the wall, everywhere. Überall, alles voll Joghurt. And she said, and I yelled out to God. Und ich rief zu Gott. And you want me to thank you for this? Und du möchtest, dass ich dafür dankbar bin? And she started laughing so hard. Und sie fing an zu lachen. That so she cleaned the whole thing up laughing. Und sie hat gelacht und gelacht und dann alles sauber gemacht. If we just try to thank God. Wir versuchen Gott zu danken. Thank God that he is merciful that you can't thank him. Und danke, dass er barmherzig ist, auch in Momenten, wo wir ihm nicht danken können. Lord, I hate my computer. If I had, ich hasse meinen Computer. I would smash this thing. Ja. I hate it. Ever get like that? Yeah, I get like that. Oh man. Okay. And suddenly, you think it's impossible. I cannot thank God for this. I can't thank God. Es ist unmöglich. Dafür kann ich Gott nicht danken. I hate this thing. Ich hasse es. Thank God for something. Danke Gott einfach für etwas. Thank God that He's long suffering toward the fact that you cannot thank him. Danke dafür, dass er langmütig ist, dafür, dass du ihm nicht danken kannst. We just thank him for something. Danke ihm für etwas. Always for everything give thanks. Immer für alles gib Dank. You break your leg. Du brichst deinen Fuß. You think, should I thank God that I broke my leg? Soll ich jetzt Gott dafür danken, dass mir das Bein gebrochen habe? That's kind of ridiculous, right? Na, das klingt ein bisschen lächerlich. Should I thank God that I have a sickness? Soll ich Gott dafür danken, dass ich krank bin? Should I thank God that the children are starving to death around the world? Soll ich Gott dafür danken, dass Kinder zu Tode sich hungern? But I can thank God. Aber ich kann Gott dafür danken. That it is touching my heart. Dass mein Herz berührt. Lord, all these children are starving. Herr, als Kinder sie hungern. I want to thank you. Aber ich möchte dir danken. For what it's doing in my heart right now. Für das, was in meinem Herzen im Moment bewirkt, jetzt hier. When we begin to thank him, just thank him, find something to thank him for. Finde einfach etwas, wofür du ihm danken kannst. If our eyes are thankful, wenn wir dankbare Augen haben, we will see opportunities we've never seen. Dann werden wir Gelegenheiten sehen, die wir nie zuvor gesehen Unthankful haben. Eyes are blind eyes. Undankbare Augen sind blinde Augen. Revelation chapter 3 verse 17. Offenbarung Kapitel 3 Vers 17. Speaking of the church of Laodicea. Er spricht von der Gemeinde von Laodicea. A church that said we are rich and we need nothing. Diese Gemeinde sagt, wir sind reich, wir brauchen doch nichts. And the Lord said to them, und der Herr sagte ihnen, you say you are rich, du sagst, dass du reich bist, but I say, aber ich sage, you are blind, du bist blind, and you are poor, und du bist arm, and you are miserable, und du bist armselig, and you are wretched, und du bist dreckig, and naked, und du bist ganz nackt. That's how I see you. So sehe ich dich. They were an unthankful church. Sie waren eine undankbare Gemeinde. They were believers, but they were unthankful. Sie waren Gläubige, aber undankbar. And they were blind. Und sie waren darin blind. We want to make the most of every opportunity. Wir möchten das meiste einfach aus jeder Gelegenheit herausholen. We want to position ourselves to be blessed by God. Wir wollen uns einfach in diese Position bringen, dass wir von Gott gesegnet werden können. Abraham and Lot. Abraham und Lot. Genesis chapter 13. The land is too small for both of them. Das Land ist für uns beide zu klein. Because they both have huge herds. Weil ja beide, Abraham und Lot, riesige Herden hatten. So Abraham does the thing that is pleasing to God. Und Abraham macht genau das, was Gott gefällig ist. He says, Abraham, Lot, if you go to the right, I'll go to the left. Lot, wenn du nach rechts gehst, gehe ich nach links. If you go to the left, I'll go to the right. Gehst du nach links, gehe ich nach rechts. You choose. Wähle du, Lot. The humble thing to do. Demütig, das war recht. So Lot chose the best. Lot wählte sich das Beste. The Jordan Valley. Das Jordantal. In the direction of Sodom. Hin in die Richtung auf Sodom zu. And it says, and when Lot left. Und es heißt, als ihn Lot verließ. The Lord said to Abraham. Sprach der Herr zu Abraham. Now I will show you what I will give you. Nun zeige ich dir, was ich dir geben werde. Look in every direction. Schau in jede Richtung. Because it's all going to be yours. Denn all dies wird dein sein. Abraham positioned himself for a blessing. Abraham hat sich in die Position gebracht, einen Segen zu erhalten. Paul and Silas. Paulus und Silas. Acts chapter 16. Apostelgeschichte 16. They're in Philippi. Sie sind in Philippi. They brought the gospel. Sie brachten das Evangelium in die Stadt. And suddenly something happens. Plötzlich passierte etwas. And the public officials have them beaten. Und die Stadtoffiziellen fangen an, sie auspeitschen zu lassen. It says severely beaten. Und sie werden so hart geschlagen. Thrown into the dungeon. Als Strafe, sie kommen ins Verlies. Their feet are shackled. Sie werden in den Kerker gesetzt, Füße gefesselt. It's about midnight. Dann so gegen Mitternacht. They probably can't sleep because they're in such pain. Wahrscheinlich können sie gar nicht schlafen, weil sie in solchen Schmerzen sind. They were sind. Severely beaten. Sie sind so scharf geschlagen worden. And Paul has an idea. Aber Paulus hat eine Idee. Oh, maybe it was Silas. Vielleicht war es auch Silas. But they started to sing. Plötzlich fangen sie an zu singen. They started to pray and sing. Sie fingen an zu beten und zu singen. You ready, Silas? Bist du bereit, Silas? I'm ready. Ich bin bereit. Thank you, Lord, for saving my soul. Come on, Silas, sing. Thank you, Lord. And they started singing. And and all the prisoners were listening to them. Und all die Mitgefangenen, sie hörten den and the jailer was listening to them. Und der Gefängniswärter, der hörte den Gesang. They were doing the thing that was pleasing to God. Sie taten genau das, was Gott ihnen in der Situation gefiel. They, without even realizing it, they were positioning themselves for a blessing. Und dass sie es erkannten, hat sie in die Position gebracht, dass sie diesen Segen erfangen konnten. Because God brought an earthquake. Denn Gott brachte ein Erdbeben. Opened all the doors. Hat alle Türen geöffnet. And gave opportunity for them to share Christ. Und gab ihnen die Gelegenheit, Christus einfach weiterzugeben. The jailer gave his life to Christ. His family gave his life to Christ. Their life. Der Gefängniswärter, gab sein Leben Christus, seiner Familie. So here's the closing. Und hier kommt der Abschlusspunkt. When we intentionally try to please God. Und wenn wir das beabsichtigen, Gott zu gefallen, we are positioning ourselves, dann bringen wir uns selbst in diese Stellung, to receive a blessing, einen Segen von Gott zu empfangen, that God so much wants to give us. Denn Gott uns ja so sehr geben möchte. Amen. Amen. I think our time is running. Let's pray. Maybe you're here tonight. Vielleicht bist du heute Abend hier. Maybe this is the first time you've ever heard that you are dearly loved of God. Vielleicht war das das erste Mal, dass du das gehört hast, dass du herzlichst geliebt bist. God loves you. Gott, er liebt dich. And maybe that's difficult to understand. Vielleicht ist es für dich schwer, das zu verstehen. But he demonstrated it by sending Jesus to the cross. Aber er hat es ja darin bewiesen, dass er Jesus ans Kreuz sandte. Jesus, the Son of God, came down. Jesus, der Sohn Gottes, er kam herab. Lived his life. Er hat sein Leben gelebt. Was nailed to the cross. Er wurde ans Kreuz genagelt. Was buried. Begraben. Rose from the grave. Er ist vom Grab wieder auferstanden. And ascended to his Father. Und er ist aufgefahren wieder zum Vater. Was seen by many. Und dann wurde er von vielen gesehen. And he's alive today. Und heute lebt er. And he wants to know us. Und er möchte, dass wir ihn kennenlernen. Pray a simple prayer. Bete ein ganz einfaches Gebet. And invite him into your life. Und lade ihn ein in dein Leben. Ready? Bist du bereit? Very quietly. Ganz im Stillen. God, forgive me. Gott, vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. I invite you to come into my life. Ich lade dich ein, dass du in mein Leben kommst. Through Jesus, your Son. Durch Jesus, deinen Sohn. Say those words, God, forgive me. Sprich es einfach leise aus, Gott, vergib mir. Through Jesus. Durch Jesus. Please. Bitte. Forgive me. Bitte vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. I want to be your child. Ich möchte dein Kind sein. And for the church today. Und für die Gemeinde einfach heute. Let's be encouraged. Lasst uns ermutigt sein. And let's not lose our confidence. Dass wir unsere Zuversicht nicht verlieren. God wants to bless us. Gott möchte uns segnen. And if we continue to do what's pleasing to him. Und wenn wir darin fortfahren, das zu tun, was ihm wohlgefällig ist. We will position ourselves. Dann werden wir uns in die Stellung bringen. To receive a blessing that we cannot contain. Einen Segen zu empfangen, den wir gar nicht mal überhaupt umfassen können. Father, bless these words to our hearts. Und Vater, lass diese Worte in unserem Herzen zum Segen werden. In Jesus' name we pray. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Amen.